doch keinen Preis. Geh mir fort von hier, weil es uns woanders nicht gefällt. Die Berge, die Täler, die Seen und Flüsse, die Wälder, das Meer und der Strand, das ist Deutschland, das Herz Europas, Deutschland, mein Heimatland. Höchste Gut der Erde ist die eigene Nation. Es ist die Heimat, unsere Zukunft, mit der es sich zu kämpfen lohnt. Und ich weiß, die goldene Stunde, sie ist nicht mehr weit. Denn die treuesten Söhne dieses Landes sind zum Widerstand bereit. Alles nur Deutschland! Alles für Deutschland! Wir lieben unsere Heimat über alles in der Welt. Auch wenn euch Multikulti von Verrätern das nicht gefällt, seht ihr den ungebrochenen Stolz, der uns in unseren Herzen sagt, wenn ihr für Deutschland alles geht, dann bekommt ihr euren Tag. Alles für Deutschland! Alles für Deutschland! Alles für Deutschland! Unser Väter, die Fahne schwarz-weiß-rot ist unser Stolz und unsere Hoffnung, sie heißt Treue bis zum Tod. Und in den dunklen Tagen dieser Zeit seinen Weizen neu gesehen, damit du wie der Phönix aus der Asche in altem Glanz neu auferstehst. Alles für Deutschland! Deutschland! Alles für Deutschland! Alles für Deutschland! Alles für Deutschland! Alles für Deutschland!